Strafe. Ein Hörspiel von Jochen Hauser. Sehr frei. Nach Guy de Maupassant. Es war einmal an einem Vorfrühlingstag. In Monaposa schien die Sonne. Das ganze Land lag unter ihren gütigen Strahlen, was allerdings keine Besonderheit darstellt, denn Monaposa, Fürstentum Monaposa, umfasst 18 Quadratkilometer und eine solche Fläche auszuleuchten ist, wie man zugeben wird, keineswegs außerordentlich. Die Monapossen schritten zur Arbeit, die einen in die Küchen, die anderen zum Säubern der Spielsäle. Auch unterhalb des Fürstensitzes in den Villen der Minister beleuchtete die Sonne anbrechendes Tagewerk und besonders schön nahm sie die Villa des Ministers für Justiz in ihre Strahlenarme. Sei es, dass Rose, die vollschlanke, nichtsdestoweniger noch immer zauberhafte Gattin des Justizministers, gerade über den Balkon gegangen war, sei es, dass sie, die Sonne, Monsieur Jacques Digret Mut für den heutigen schweren Amtstag machen wollte. Leise klingelte Porzellan. Der süß-herbe Duft von Kaffee drang aus dem Speisezimmer. Louis, Bediensteter im Hause des Ministers, schnitt seinem Herrn ein Brötchen auf. Seitdem sich einst der Minister beim Frühstück mit dem Messer in den linken Handballen geschnitten hatte, verrichtete der Bedienstete alle gefahrvollen Tätigkeiten. Der Justizminister küsste seine Frau auf die Stirn, sah ihre Reize und ärgerte sich, dass auch Louis diese sehen musste, verwehrte dann aber allen unguten Eingebungen die Tür zu seinem Verstand und beschloss, seiner Frau etwas Gutes anzutun. Er beugte sich zu ihr und flüsterte. Soll ich dir etwas verraten? Ja. Ein Geheimnis? Ein Staatsgeheimnis? Erste Sicherheitsstufe. Oh. Der Hund des Generals darf die Allee vor dem Casino Royal nicht benutzen. Nein. Die Verfügung ist ausgearbeitet. Der Hund hat das ganze Land zur Verfügung, wenn er... Nun ja, in der Allee vor dem Casino Royal jedenfalls nicht. Das Casino Royal ist unser größtes Wirtschaftsunternehmen. Wie sieht es aus, wenn da ein Hund kommt und das Bein hebt? Wie hat Paul reagiert? Oh, er wird intervenieren, die Truppe aufwiegeln. Aber ich habe Majestät klargestellt, dass wenn dieser Hund... Wie mutig du bist. Und Majestät haben mir recht gegeben. Monaposa ist ein blumengeschmücktes Land. Der schönsten Blumen allen jedoch ist seine Friedfertigkeit. Fürst Mokoko regierte zwar selbstherrlich wie seine Majestät Wilhelm von Preußen und so zeremoniell wie Ludwig XIV. Von Frankreich, aber da er kaum etwas zu regieren hatte, wogten die Wasser der Staatsgeschäfte nie heftiger als in einer Badewanne. Noch immer drehte man sich am Hofe des Fürsten fröhlich nach einem Zeremoniell, welches selbst am Hofknicks unabdingbar festhielt. Und sie knicksten gern. Der General, Befehlshaber von 80 Soldaten, der Bischof, Befehlshaber von 8 Geistlichen und alle die anderen Würdenträger, von denen unser Jacques Digret einer der würdigsten und fleißigsten ist. Vor 2 Jahren erst hatte Digret einen wahren Berg von Arbeit abtragen müssen. Ein fremder Spieler aus Leidenschaft hatte seine enorme Pechsträhne damit beendet, dass er den Souverän des Landes beleidigte. Unverzüglich hatte der Justizminister die Ausweisung des Fremden verfügt. Mehr noch, ein Papier ausgearbeitet, wonach dieser Mensch nie wieder seine Füße auf monaposisches Gebiet setzen durfte. Da der Mensch ohnehin bankrott war, hatte sich das Fürstentum solche Konsequenz leisten dürfen. Nun also erneut ein Rechtsfall, verbunden mit Arbeit. Der Hund des Generals würde die Härte und Gerechtigkeit eines Justizapparates spüren müssen. Du arbeitest zu viel, Jacques. Liebe Rose, das ist die Bürde des Angestellten. Ach was, deine lieben Ministerkollegen beispielsweise. Psst, Louis hört jedes Wort. Louis, der Bedienstete, war soeben erneut ins Zimmer getreten, in den Händen die Amtsjacke des Ministers. Rose eilte auf den Bediensteten zu. Weißt du schon das Neueste? Jacques hat es mir verraten. Sicherheitsstufe 1. Außer mir und dem Minister weiß es noch niemand. Rose! Sehr wohl, Madame. Man spricht bereits darüber. Worüber? Louis, ein träger Lümmel von ungefähr 30 Jahren, streckte seinem Herrn die Jacke entgegen. Worüber spricht man? Antworte gefälligst. Man sagt, sowas sei noch nie dagewesen. Seit Menschengedenken nicht. Stimmt. Konsequenz aber muss sein im Staat. Nur weil es der Hund eines Ministers ist, kann derselbe noch lange nicht... Nehmt einfach die Axt und schlägt sie tot. Ich erlaube mir, Herr Minister, die Jacke. Sie müssen zum Dienst. Pause. Vor der Villa sangen die Schwalben. Herr Jacques de Grey wusste nicht, ließ ihn nun außer anderen Kräften auch die Kraft des Gehörs im Stich oder nagten ihn Halluzinationen? Nimmt einfach die Axt und schlägt sie tot. Das konnte sich doch nur auf einen Mord beziehen. Ein Mord in Monaposa? Spielen die Weinberge im Süden des Landes Lava? War denn auf einmal die ganze Welt verrückt? Wer? Wer hat wen umgebracht? Na, der Portier vom Moonlight Hotel, seine Frau. Und warum? Darum. Hat einfach die Axt genommen. Kein Wort mehr! Ich lasse dich belangen wegen Verbreitung böswilliger Gerüchte. Aber Jacques, wenn Louis es auch erst gehört hat. Die Hoffnung schwang im Stimmchen der süßen Frau, es möge etwas Wahres daran sein. Mord und Totschlag in Monaposa. Rose hatte plötzlich das Gefühl, mitten in der Welt zu leben. Zitternd dagegen fuhr der Minister in die Jacke. Louis schwieg gekränkt, wenigstens solange der Alte noch im Hause war. Dann aber klärte er die kleine Frau auf, und so gründlich tat er das, wie es jeden Montagmorgen zu geschehen pflegte, nur dass es heute, dank der schrecklichen Begebenheit, viel, viel aufregender war. Der arme de Grey. Es war in der Tat ein Mord geschehen. Robert Prévent, erster Portier des Moonlight Hotels und Bürger des Fürstentums Monaposa, hatte seine Ehefrau Madeleine Prévent mit einer Axt getötet. Das Justizministerium bebte. Es hätte nicht erst der fürstlichen Aufforderung bedurft. Minister Jacques de Grey übernahm selbst den Vorsitz der Gerichtsverhandlung. Kommen wir zu den Tatmotiven. Herr Staatsanwalt, Sie haben das Wort. Ja. Die Tatmotive. Angeklagter. Was bitte? Tatmotive? Die Gründe. Welche Gründe? Der Hohe Gerichtshof möchte wissen, warum Sie... Nun ja. Was? Weshalb Sie Ihre Frau umbrachten. Ach so. Ich weiß nicht. Jeder Mensch weiß, weshalb er seine Frau umgebracht hat. Will sagen, weshalb er sie umgebracht hat, falls er sie umgebracht hätte. Nicht wahr? Verstehe ich nicht. Der Herr Staatsanwalt möchte wissen, weshalb Sie Ihre Frau umbrachten. Weiter nichts. Ein umständliches Gericht. Schildern Sie den Tatvorgang, Angeklagter, und... Und den Saal lasse ich räumen, falls der Lärm nicht augenblicklich aufhört. Unerhört? Sehr wohl, Monsieur le General, der Fall ist unerhört. Und ich wundere mich, dass ihr und die Armee die Untersuchung des unerhörten Vorgangs mittels eines undisziplinierten Verhaltens... Aber Herr Papst! 200 Franken Ordnungsstrafe für General Paul Desastre! Sie haben das Wort, Herr Staatsanwalt. Den Tatvorgang. Bitte. Angeklagter. Ja. Nun, es war Donnerstag. Ich hatte Feierabend. Donnerstags gibt es bei uns immer Fisch am Abend. Meine Frau kam in den Geräteschuppen und fragte, ob ich den Fisch gebraten in Öl wolle oder in Butter gedünstet. Ich sagte, in Öl gebraten, sie darauf, in Butter gedünstet, ich darauf, in Öl, sie darauf, in Butter, ich darauf. Nahm die Axt. Ja. Der Vogelbauer musste schließlich fertig werden. Welcher Vogelbauer? Der Bruder meiner Frau, also mein Schwager, hatte einen Papagei mitgebracht von seiner Reise. Sie brauchten die Axt also zum Bau eines Vogelkäfigs. Ja. Und weiter. Ich habe mir gedacht, wenn sie jetzt den Fisch in Butter dünstet und nicht in Öl brät, dann... Naja. Herr Minister, Hohes Gericht. Folglich liegt kein Totschlag im Affekt vor, sondern die bewusste Planung der Tat. Abscheulich. Herr Verteidiger. Vielleicht, dass man doch die Erregtheit des Angeklagten, die durch die Frage seitens seiner Frau, ob er den Fisch in Öl gedünstet oder in Butter gebraten habe... Umgekehrt. In Öl gebraten oder in Butter gedünstet. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Ein Mord. Ein Mord in unserem Mona Possa. Und vorsätzlich ausgeführt. Und mit dem Beil. Und die eigene Frau. Das ist noch das einzig Gute daran, ist das. Denn hätte dieser Prevon eine Ausländerin... ich meine, nicht wahr? Sehr wahr. Die Wirtschaftskrise wäre fällig gewesen. Ich konstatiere Einmütigkeit der Herren Beisitzer. Meine Herren, Todesstrafe. Seit ich habe nachgeforscht, seit 134 Jahren die erste Todesstrafe in unserem Mona Possa. Der Kerl verhunzt uns die ganze Bilanz. Es ist sagenhaft. Der Angeklagte, mein lieber Degré, natürlich hat er die allerhöchste Strafe verdient, aber wenn im Ausland, wenn nun ruchbar wird, es leben Mörder bei uns. Es lebten. Außerdem waren es nicht mehrere, sondern nur einer. So oder so. Das Image ist hin. Ach, was denn Image, Image? Ich pfeife auf das Image. Es geht um Gerechtigkeit. Trotzdem, wenn wir es nun dabei beließen, dass Majestät den Angeklagten ganz ordentlich ausschimpft. Was? Soll es sich außerhalb des Landes herumsprechen? Bei uns würden die Mörder lediglich ausgeschimpft. Dieser Prévent. Die Galle stößt mir auf. Weg mit ihm. Wie meinst du das? Kopf ab! Hiermit zum Tode. Verurteilt. Der Angeklagte hat das letzte Wort. Tja, ich weiß auch nicht. Vielleicht, womit eigentlich? Mit dem Strang oder womit? Das lassen Sie unsere Sorge sein. Der Mann hat ein Recht darauf zu wissen, womit. Der Angeklagte wird enthauptet. Genügt Ihnen das, Prévent? Sicher. Die Sitzung ist geschlossen. Auch auf die Gefahr einer Wiederholung sei es noch einmal ausgerufen, armer Degré. Auf dem Heimweg nämlich schon überfiel ihn der Gedanke, dass sich eine Guillotine überhaupt nicht im Besitz des Staates befand. In die grüblerischsten Gedanken versunken saß daher der Minister am Abendbrottisch, achtete nicht die Fülle der Blumen vor ihm, die Sektschalen, das feinste Porzellan, die leuchtenden Augen seiner Frau. Rose Degré war hingerissen von ihrem eigenen Gatten. Sie hätte es längst nicht mehr für möglich gehalten. Und dem General hast du wirklich eine Ordnungsstrafe aufgebrummt? Dachte, er könne sich rächen, weil ich seinem Hund verboten habe. Und die ganze Armee hatte er mitgebracht. Schwächling, Dummkopf, eine Null. Ich trinke auf dein Wohl, mein Liebe. Was? Ach so, danke. Und dieser Prévent, eine richtige Verbrechervisage, ja? keine Spur. Die größten Verbrecher sehen alle aus wie Milch und Honig. Was du nicht sagst. Ein großer, gut gewachsener junger Mann. Hatte Chancen, in die Croupier-Verwahrung aufzusteigen. Und jetzt? Jetzt. Jetzt wird er nicht einmal seinen Papageienkäfig fertig zimmern. Das ist aber hart. Hart ist eine Eigenschaft von Gerechtigkeit, mein Liebes. Ich hab es. Was hast du? Unser großer Nachbar wird uns helfen. Frankreich wird uns eine Guillotine leihen. Schrecklich. Ein Urteil muss schließlich vollstreckt werden. Wenn aber Majestät den Übeltäter begnadigt. Ach, pappalapapp, das wird er nie und nimmer. Unkraut gehöret, ausgerupft. Ich trinke auf deine Schönheit, meine Rose. Ach, jetzt ist der Sekt schon zu lange im Glas. Schütt ihn aus dem Fenster. Ich schenke dir neuen ein. Minister Jacques Desgrais sollte recht behalten. Majestät zögerte keine Sekunde, als es darum ging, keine Begnadigung auszusprechen. So telegrafierte man denn nach Frankreich hinüber, sie möchten so freundlich sein und für kürzeste Zeit eine Guillotine samt Bedienungspersonal herüberschicken. Nach 2 Tagen bereits kam die Antwort. Ein Brief gerichtet an seine Majestät. Die Folge des Briefes? Eine Sitzung des Ministerrats. Wir haben der Post aus Frankreich, meine Herren, in der bewussten Angelegenheit. Man ist selbstverständlich zur Hilfe bereit. Vive la France! Es wird Zeit, denn, mit allem Respekt, Majestät, ein Fünftel unserer Armee ist nun bereits seit Tagen zur Bewachung dieses Prévent abgestellt. Wo findet die Bewachung eigentlich statt, Monsieur le Général? Soweit ich mich erinnere, besitzen wir überhaupt kein Gefängnis. Das ist es ja, Monsieur Gravot. Das ist es ja. Prévent ist in einem kleinen Raum des Gerichtsgebäudes eingesperrt. Und da dieser Raum der einzige diesbezügliche Raum des Gerichtsgebäudes ist, können Sie sich den Unmut der Angestellten denken. Protest! Mir ist von einem Unmut meiner Angestellten nichts bekannt. Sie sind ja auch mehr zu Hause als im Ministerium. Weil Ihr Hund nicht länger vor dem Casino war. Meine Herren, lassen Sie mich endlich den Brief vorlesen. Das heißt, wir müssen ihn gar nicht erst vorlesen. Denn mit einem Satz, Frankreich verlangt 15.000 Franken. Und wofür? Leihgebühren, Tagesspesen für den Kollegen, welcher die Einrichtung bedient, Transportkosten etc. etc. 15.000 Franken. Für das eine Mal? 15.000. Unmöglich. Als Minister der Finanzen sage ich, unmöglich. Und ich glaubte uns immer mit Frankreich befreundet. Mit Frankreich befreundet. Weshalb hat man sich überhaupt erst an Frankreich gewandt? Entschuldigen Sie, Majestät, Sie trifft keine Schuld. Der Vorschlag kam von unserem hochverehrten Herrn Justizminister. Frankreich, ein Land mit republikanischen Traditionen. Was dagegen ist Italien? Ein Land, das noch heute die Nachkömmlinge seiner Monarchen kennt und liebt. Italien wird Verständnis für uns aufbringen. Italien, jawohl. Bravo! Was meint ihr, lieber Desgrais? Bitte? Schreiben wir nach Italien? Aber schnellstens. Ich kann nicht länger ein Fünftel der Armee vor die Toilette des Gerichtsgebäudes stellen. Order. Bis auf Weiteres haben die Angestellten des Justizministeriums zu Hause zu arbeiten. Bleiben wir gleich im Kabinett, denn Italien reagierte prompt und bereitwillig. Auch verlangte es keine 15.000 Francs, wie es die habgierigen Franzosen getan hatten. Italien verlangte, umgerechnet in die Währung Monapossas, 14.000. 14.000 Francs. Das sind immerhin 1.000 weniger. Und wo nehmen wir die 14.000 her? Das Budget ist dafür gewissermaßen nicht eingerichtet. Steuern. Wenn das Volk solche Lümmel hervorbringt, muss es auch dafür zahlen. Oh, mon cher, ihr werdet es nie lernen. Eine Steuer wird nie und in keinem Fall als Strafe eingeführt, sondern zum Nutzen eines Volkes. Also, wir befreien das Volk von einem Lümmel. So herum dreht sich die Kaffeemühle. Eine neue Steuer also? Ich mache Sie darauf aufmerksam, meine Herren Minister, dass 14.000 Francs für jeden Bonner Posten eine steuerliche Mehrbelastung von 2 Francs ausmachen. Der Monarch hatte einst eine höhere Lehranstalt in der Schweiz besucht. In allen Fächern hatte er ein genügend erhalten, nur im Fach Rechnen war ihm ein befriedigend zugedacht worden. Seitdem war die Mathematik gewissermaßen seine Leidenschaft. 2 Francs mehr. Was also wird geschehen? Die übelste Schlamastik. Wenn nichts Schlimmeres. Eine Revolution. Können wir die Guillotine gleich behalten? Einen makaberen Witz zeigt dir da, Monsieur le General. Ein makaberer Witz ist immerhin besser als ein Gesicht wie trockener Ziegenkäse. Wollt ihr damit andeuten, dass... Meine Herren, pssst. Als Vater des Landes entscheide ich, keine Mehrbelastung für das Volk. Bravo. Bravo. Bravo. Fernhin entscheide ich, über die Guillotine wird nicht mehr gesprochen, die Gebühren sind zu hoch. Ich bitte um andere Vorschläge. Aufhängen, den Kerl. Und... Wo nehmen wir den Henker her? Oh, es wird ja wohl in den Reihen unseres schlagkräftigen Heeres einen Mann geben. Fabelhaft. Aus eigener Kraft. Natürlich. Unsinn. Dazu bedarf es allergrößter Übung. Es ist einfach nicht human. Ein einsatzkräftiges Heer, wahrhaftig. Majestät, neuerdings befindet sich ein Kollege im Ministerrat, der scheint etwas gegen unsere Armee zu haben. Ich möchte mit allem Nachdruck... Majestät, überlegt. Die vornehmste Eigenschaft eines Herrschers ist es, Gnade auszuüben. Prévent ist hiermit begnadigt. Der Mörder begnadigt? Ich stelle mein Amt zur Verfügung. Mein lieber alter Jacques, spiel doch nicht immer gleich Theater. Wir begnadigen den Lümmel zu lebenslanger Haft. Wie ich hörte, ist der Kerl erst knappe 30 Jahre alt. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Monapossen beträgt 72 Jahre. Also, bedenkt die Härte der Strafe. Sehr gut durchdacht. Ja. Allerdings müsste man dann im Justizministerium eine neue Toilette einrichten für die Angestellten, nicht wahr? Denn wenn dieser Kerl bis zum Ende seiner Tage... Nicht doch. Wir bauen ein Gefängnis. Das wird dann geradezu eine öffentliche Mahnung an das Volk, die guten Sitten nicht zu verlieren. Vorzüglich. Ganz vorzüglich. Also ein Gefängnis. Kostenpunkt? In der einfachsten Ausführung 20.000. Unmöglich. Alles kostet Geld heutzutage. Unmöglich. Ja, was nun? Der Herr Justizminister hat uns da in eine schöne Schlappe hineinmanövriert. Im Hof des Justizministeriums befindet sich ein Schuppen. Bislang wurden dort die Geheimpapiere aufbewahrt. Wenn man diese Papiere alle wegwirft, wird der Schuppen frei. Ein Gitter vor das Fenster, ein Wärter vor die Tür. Den könnte vielleicht unsere Armee abstellen. So wird es insgesamt nicht teurer als eine frische Semmel. Mein lieber Degree, sollte mir ein neuer Orden einfallen, ihr bekommt ihn. Also... erhielt Monaposa etwas, wovon es nie zu träumen gewagt hatte. Ein Gefängnis. Außerdem einen Gefängniswärter. Und friedlich lief die Sache dahin. Der Gerechtigkeit war Genüge getan. Die Touristen bemerkten auf ihren Rundgängen durch das Land eine zusätzliche Attraktion, das kleinste Gefängnis der Welt. Zuweilen ließ sich auch der Gefangene herab, seinen Schädel durch die Lattentür zu stecken und den Touristen freundliche Grimassen darzubieten. Dann lachten die Touristen beklommen und reichten dem Gefängniswärter ein kleines Geldstück, welches der Wärter, er besaß das redliche Gemüt aller Monapossen, mit dem Gefangenen teilte. Meist aber schliefen beide, Prévent in, der Wärter vor dem Schuppen. So verging ein halbes Jahr, und es kam der Tag, da sich der Monarch wieder einmal Rechenschaft über die Ausgaben des Staates geben ließ. Wie bereits erwähnt, Majestät besaß eine mathematisch geschulte Natur, und so konnte es nicht ausbleiben, dass am Ende der Überprüfung der Minister für Justiz, Monsieur Jacques Degré, zu einer Sonderaudienz beordert wurde. Majestät, haben Befehle für mich? Setzt euch, Degré. Keine Befehle. Ein Gespräch, nur eine offene Aussprache. Die freimütige Darlegung eines Problems. Bitte, Majestät. Was ihr hier vor mir seht, ist die Liste der Staatsausgaben für ein Halbjahr. Die Liste mit den Staatseinnahmen soll eine erfreuliche Bilanz aufweisen, sagt man im Finanzministerium. Möglich, dass man das sagt. Der Zuspruch unserer Wirtschaftsunternehmen ist rege. Toi, toi, toi. Selbst der äußerst bedauerliche Vorfall in eurem Ressort hat die Entwicklung nicht ungünstig beeinflussen können. Das aber ist eine Weisheit, dass man in Zeiten des Geldflusses ans Geldsparen denken soll. Vergebung, Majestät, Sie erwähnten einen bedauerlichen Vorfall in meinem Ressort? Robert Prévin, der von uns wegen Mordes zum Tode verurteilte, später zu lebenslänglicher Haft begnadigte Robert Prévin. Ach, der. Er scheint eurem Gedächtnis entschwunden. Bei der Überfülle der Aufgaben, welche auf unserem Ministerium lasten. Wird euch die Arbeit zu viel? Majestät. Es könnte ja sein, dass ihr euch zu hinfällig fühlt, um das Amt auszulasten. Paul hat mich verleumdet. Schon wieder verleumdet. Seit jener Affäre mit seinem Hund. Paul? General Paul Desaster. Jawohl. Kein Mensch hat euch verleumdet. Nicht einmal der General. Und keinem würde ich das hier erlauben. Ich danke, Majestät. Da ist nur dieser eine Punkt. Dieser Prévin. Für euch als Angestellter ist die Sache abgetan. Für mich als Landesvater jedoch beileibe nicht. Immer wieder stoß ich mich an diesem Prévin. Der Lapsus eines ansonsten friedfertigen Volkes, Majestät. Ein Irrtum der Natur gewissermaßen. Wenn sich dieses schöne Wort vom Irrtum nur auch auf diese Bilanz anwenden ließe. 477 Franc hat mich der Kerl gekostet. In einem Halbjahr. Mir fehlen die Worte. Mir das Geld. Da, seht es euch an. Das, die Kosten für den Ausbau des Gefängnisses. Das, die Kosten für den Aufseher. Das, die Unterhaltskosten für den Gefangenen. Ziehen wir die einmalige Ausgabe für den Umbau des Schuppens ab, verbleiben 340 Franc in 6 Monaten. Wie alt, sagtet ihr, ist dieser Prévin? 28. Bei bester Gesundheit? Bei allerbester. Er wird vierteljährlich von einem Arzt untersucht. Wir haben auch schon ein Schild anbringen müssen. Bitte nicht füttern. Die Touristen stecken ihm aber zu Schokolade durch die Tür. Er wird zu dick. Ein Arzt, ein neues Schild. Was kostet dieser Arzt? Keinen zu, Majestät, keinen zu. Der Arzt verrichtet eine Forschungsarbeit, Untersuchung des körperlichen Befindens eines Strafgefangenen. Kostet uns keinen zu, Majestät, keinen zu. Durchschnittliche Lebenserwartung eines Monaposen? 72 Jahre. Minus 28? Na, 46. 46 Jahre mal 340 Franc mal 2, na, hopp, hopp, 31.280 Franc. 31.280! Könnt ihr mir folgen? Beschwerlich, Majestät, euer rechnerisches Genie. Schon gut, schon gut. Durchschnittliche Lebenserwartung 72 Jahre, abzüglich 28. Jedenfalls wird mir der Mensch zu teuer. 44. 44. Die Differenz von 28 zu 72 beträgt 44, Majestät. Demzufolge wäre auch eure Aufstellung betreffs der Kosten zum Unterhalt Prévins Moment. Mein lieber de Grey, ihr werdet alt. Man sagt, ein alter Hund sei obendrein auch stets ein störrischer Hund. Ob die Differenz nun 44 oder 46 beträgt, Tatsache scheint mir, ihr arbeitet in letzter Zeit mit wenig glücklicher Hand. Rekapitulieren wir doch einmal. In welches Ressort fiel die Tat Prévins? Wer verurteilte ihn zum Tode durch eine nicht vorhandene Guillotine? Wer verweigerte den Angestellten seines Ministeriums die primitivsten Bedürfnisse? Verschleudert Unsummen, um sich den Luxus zu gönnen, einen Gefangenen zu besitzen? Das alles haben sich für euch 3 Generationen von Justizministern nicht geleistet! Ich hätte dem General nicht verbieten sollen, seinen Hund vor dem Casino Royal auszuführen. Ich hätte es nicht tun sollen. Für das laufende Quartal will ich mit der jetzigen Lösung des Falles Prévin zufrieden sein. Fürs laufende Quartal, hört ihr. Ich danke, Majestät, für diese Gnade. Das ist keine Gnade, sondern ein Denkanstoß. Jetzt geht und vergesst nicht, ein Quartal ist schnell vorbei. Von Stund an war es um Jacques Desgrais geschehen. Er verfiel. Verfiel zusehends und wäre vielleicht verfallen wie ein vom Baum gewehtes Blatt, wäre nicht seine Frau gewesen. Rose Desgrais wollte ihren geliebten Gatten schließlich nicht verlieren. In 2 Jahren erst würde der alte Pension beziehen und Witwen von Pensionären erhalten in Monaposa eine weit attraktivere Rente. So zerbrach sich denn auch Rose Desgrais ihr munteres Köpfchen, bis sie eines Tages Ihr Mann saß grübelnd und leise auf den General Desaster schimpfend im Lehnstuhl. Plötzlich kicherte und ausging, einen Besuch zu machen. Madame? Frau Rose de Grey. Madame! Madame! Was ist denn? Besuch. Die Gattin des Erzfeindes eures Gatten. Die Degree. Sie bittet um ein Gespräch. Der alte Knacker will durch seine Frau um gut Wetter bitten. Aber warum kommt die dann zu mir? Ich weiß nicht, Madame. Ist denn der Herr Minister nicht da? Nein, Madame. Das sind mir diese alten Knacker widerlich. Sobald sie die Fähigkeit verlieren, Frauen zu lieben, müssen sie sich mit Männern zanken. Widerlich. Wie spät ist es denn? 9:30 Uhr. Besuch. Mitten in der Nacht. Wo steckt denn der Alte? In seinem Anzug. Schon? Noch. Die Offiziere hatten die gestrige Eröffnung des Winzerfestes zu schützen. Ist das alles ekelhaft. Die alten Knacker, die... Soll Madame endlich reinkommen? Sehr wohl, Madame. Von mir aus sollte man alle alten Männer ins Meer schütten. Unnütze Fresser, die... Fresser und Säufer. Madame Desaster, ich bitte um Ihre Hilfe. Guten Morgen. Oh, entschuldigen Sie. Guten Morgen. Aber die Aufregung, in der ich mich seit Tagen befinde... Wenn Sie die Wäsche runterwerfen, können Sie sich auf den Hocker dort setzen. Das ist zu gütig. Ich will Sie auch keine Sekunde länger stören, keine Sekunde länger als notwendig. Zu Ihnen spricht ein gebrochenes Herz, Madame. Ja? Es bittet Sie um Ihre Hilfe. Wie Ihnen bekannt sein dürfte, Madame de Grey, ist mein Alter auf den Ihren nicht gut zu sprechen. In den wenigen Momenten, da er nicht besoffen ist, könnte ihm vielleicht auffallen, dass ich mit seinen Feinden kollaboriere. Ja, Ihr Gatte kann den meinen nicht leiden, aber was schert mich das? Ich liebe ihn. Bemerkenswert. Ich liebe ihn unsäglich. Wie machen Sie das eigentlich? Ihr Mann ist doch noch älter als meiner. Mein Mann? Wie kommen Sie denn auf meinen Mann? Na, deswegen kommen Sie doch her, weil der alte Trottel in Ungnade rutschte, stimmt's? Liebe Madame Desaster, ich komme zu Ihnen, weil ich Ihr Verständnis erwarte, Ihr Mitgefühl. Sie waren einst eine berühmte Sängerin, haben den bronzenen Löwen von Montreux gewonnen. Der Sohn des Herzogs von Ipeville durfte sich rühmen. Der Sohn und der Herzog selbst. Und der olle Ipeville war ein Genießer. Also ich sage Ihnen. Sie wissen, welche Wunden Liebe zu schlagen vermag und haben erfahren, wie Liebe Wunden heilen kann. Helfen Sie mir. Ich bin ein einfaches Mädchen von Monaposa. Ich bitte Sie. Helfen? Ich verstehe das alles nicht. Sagen Sie Ihrem Gatten, er möge die Wache vor dem Gefängnis abziehen. Wenigstens einmal für eine halbe Stunde. Sind Sie des Wahnsinns? Dann haut dieser Prévent doch ab. Ja, Robert würde fliehen und nicht länger den Staatshaushalt belasten. Robert? Entschuldigung, der Sträfling Prévent. Holla. Jetzt klingelt der Wecker. Sie haben sich in diesem Privat verschossen. Ja, ich bekenne es. Aller Wetter. Nur, ich verstehe eins nicht. Wenn der Kerl über die Grenze ist, haben Sie doch nichts von ihm. Allein das Wissen, ihm geholfen zu haben, genügt mir. In Ihrem Alter war ich nicht so bescheiden. Ich weiß. Was ist das überhaupt für eine? Lohnt es sich? Ein großer, schlanker Mensch. Ach. Jung, kräftig. Ach, wenn man bedenkt, wie lange man den Kerl schon auf Staatskosten mästet. Der müsste ja eigentlich was angesetzt haben. Ich darf Ihr Verständnis erwarten? Ja, erst gucke ich mir den Kerl an. Monique! Madame? Mein Kleid, meinen Mantel! Madame de Grey und ich gehen in die Stadt. Besorgungen machen! Wohin sie ging? Nun, geradewegs vor das Gefängnis von Monaposa. Es war ein schwülheißer Tag. Die Touristen hatten sich in die kühlen Hallen der Spielcasinos verzogen. Der Wärter Prévence schlief. Und auch drinnen in der sogenannten Gefängniszelle rührte sich nichts. Madame Desaster trat einen Schritt näher und noch einen Schritt und noch ein Schrittchen, bis ihr heißer Atem dem Gefangenen übers Gesicht strich, so dass dieser endlich die Augen aufschlug und entsetzt zurückfuhr, denn solche Blicke wie die der Madame Desaster hatte er noch nie in solcher Nähe gesehen. Schließlich wich die Gattin des Generals einen Schritt zurück und sagte zu der in der Hitze bratenden Rose de Grey: Schön ruhig bleiben. Dem Mann werde ich helfen. Ich bin Ihnen ja so dankbar, Madame. Ja, der Wärter ist wirklich völlig überflüssig. Sag dich doch. Solch einen jungen Mann von einem Mann bewachen zu lassen, also einfach sträflich ist das. Andererseits wäre es natürlich sehr zu bedauern, wenn dieser Monsieur, wie heißt er gleich? Prévent. Mit Vornamen. Man sagte mir Robert. Oh, man sagte euch? Er hat es euch doch selbst gesagt. Mir? Ich habe kein Wort mit dem Gefangenen gewechselt. Seltsam. So ganz ohne ein Wort kommt ihr aus. Ich verstehe nicht, Madame. Vor einer Stunde noch habt ihr mir von eurer Liebe zu dem da gefaselt. Freilich, aber man liebt so oft, was man nicht kennt. Ich habe lediglich in Gedanken. Versteht ihr? Nein, nein, absolut nicht. Ich sann auf einen Ausweg, Madame. Mein Mann verträgt diese Belastung nicht mehr. Ja, eben. Er macht schlapp, wenn der König noch lange mit ihm böse ist. Und da dachte ich, wenn ich zu euch gehe, ich denke wirklich oft an diesen Prévent und stelle mir vor, dass... Nun ja. Ihr stellt euch vor? Braves Kind. Nun aber geht schön nach Hause. Es wird alles gut werden. Den Wärter schickt ihr weg? Worauf ihr euch verlassen könnt. Und wirklich, am Abend desselben Tages tänzelte der alte Minister für Justiz wie ein Jüngling durch die Zimmer. Er hat den Posten abgezogen, stell dir das mal vor. Abgezogen, weggeschickt, abgezogen. Angeblich würde der Soldat für eine militärische Übung gebraucht. Hat ihn abziehen lassen und jetzt ist es unbewacht. Das Gefängnis. Fein. Was aber gehört zum Wesen eines unbewachten Gefangenen, dass er ausreißt, türmt, das Land verlässt. Ich bin ja so glücklich, so unsagbar glücklich. Louis, wo steckst du denn? Rose, meine Liebe, Rose, komm her. Den Sekt, Louis, den Sekt, viel Sekt. Wir sind ihn los, sind ihn los, sind ihn los, sind ihn los, sind ihn los, sind ihn los. Und wieder müssen wir rufen, armer de Grey. Der Sturz aus den Höhen schönster Erwartungen in die Ebenen der Realität ist für jedermann schmerzlich. Wie sehr also erst für unseren armen, alten Jacques Desgrais, denn das war Fakt. Prévent riss nicht aus. Weder am ersten noch am zweiten Tage. Mehr noch, eines Mittags klopfte er an die Tür des Justizministeriums und forderte ein warmes Mittagessen und beschwerte sich über Unzuverlässigkeiten in der Art seiner Behandlung. Monsieur Desgrais verstand die Welt nicht mehr. Monsieur Desaster übrigens verstand sie auch nicht. Dass er jemals an die Tür seines neuesten Todfeindes Desgrais einlassbegehrend klopfen würde, hätte er sich nicht einmal im Traume vorgestellt. Kurz und knapp, was machen wir mit dem Kerl? Sie meinen Prévent? Ja, Prévent. Ich hörte, Sie haben die Wache abziehen lassen. Wissen Majestät davon? Majestät wissen nichts davon. Ich wusste auch nichts davon. Oh. Habe erst von meiner Frau davon erfahren. Sie ist der Meinung, Prévent brauche keinen Aufseher. Er sei derart gutmütig, dass man diese Ausgabe sparen könne. Aber wenn er nun ausreist... Wer nicht in der ersten Woche türmt, türmt nie. Ach, meint ihr? Ja. Wie aber kam eure Frau dazu, die Anweisung eines Ministers eigenmächtig aufzuheben? Pipapo, sie kam eben dazu. Frauen sind sparsame Gemüter, gute Hausfrauen, zumal. Sie hat mir vorgerechnet, dass es so gut wie nichts kosten wird, wenn sie selbst dem Gefangenen das Mittagessen bringt. Sie selbst? Das ist die Wirkung eines Vorbildes. Ich denke schließlich ebenfalls Tag und Nacht darüber nach, wie man dem Lande helfen kann. Ich beglückwünsche Sie zu dieser Frau, Monsieur Desaster. Danke. Meine Frau wird dem Gefangenen selbstverständlich das Abendbrot bringen. Eben das wollte ich vorschlagen. Nicht, dass ich allein für den Unterhalt des Prévent aufkommen muss. Man hört, zuweilen werden dem Gefangenen Geldstücke zugesteckt. Die Hälfte davon gehört uns. Davon wird das Essen bezahlt. Das bedeutet, Prévent belastet uns fürderhin mit nicht einmal 3 Sous. Nicht 3, nicht 2, mit keinem. Ich habe vielleicht das Gesetz zu streng ausgelegt, als ich eurem Hund verbot zu... Ja. Es tut mir leid, lieber Paul. Schon gut, Jacques, schon gut. Wir alle sind Diener des Gesetzes und Gesetze sind zuweilen hart. Mehrere Wochen vergingen. Das Mittagessen brachte Madame Desaster, das Abendessen Madame Desgrais. Noch nie zuvor war es Prévent so gut gegangen. Noch nie zuvor hatte es ihm so gut geschmeckt. Nur, dass das Essen eben etwas reichlich war. Es hatte ihm Vergnügen bereitet, sich von der Gattin des Kriegsministers verführen zu lassen, und es war ein Spaß gewesen, Madame Desgrais zu verführen. Aber jeden Tag das Mittagessen von Madame Desaster, das Abendessen von Madame Desgrais. Besonders auf das Mittagessen hätte er zuweilen gern verzichtet. Es war so schwer verdaulich. Aber nein, Madame Desaster erfüllte ihre Pflichten. Nach weniger als 2 Monaten verfiel Prévent in seiner Not auf eine Idee. Wieder klopfte er beschwerdeführend ans Justizministerium. Abermals mussten Desgrais und Desaster, die beiden alten Männer waren in letzter Zeit wieder Freunde geworden, zu einer eiligen Konferenz zusammentreten. Was soll ich bloß machen? Er will seinen Wärter wiederhaben. Das gäbe es überhaupt nicht, dass Gefangene unbeaufsichtigt sind. Ein undankbarer Lümmel. Was mir auffiel, lieber Paul, ich kenne eure Küche und weiß, die ist gut, ebenso die meinige, aber der Bursche ist nur noch Haut und Knochen. Ich verstehe das alles nicht. Ob ihm das Essen nicht bekommt? Weiß der Henker. Ja, auf alle Fälle scheint es ihm zu viel zu sein. Soll er es doch stehen lassen. Direkt an Majestät will er sich wenden. Er will seinen Wärter wiederhaben, so sagt er. Die täglichen Besuche würde er nicht verkraften. Hätten wir nur einen kurzen Prozess gemacht mit ihm. Der Prozess war sehr kurz, lieber Paul. Das kannst du nicht bestreiten. Ich meine... Ja, und womit? Und jetzt hat Majestät ihn begnadigt. Ich könnte ihm in den Arsch treten, stundenlang. Majestät? Prévent. Also. Wir behandelt werden wie ein... Ach, zum Kuckuck. Was soll man denn noch alles anstellen, damit es dem Kerl gut geht? 3 Eier an jedem Essen. Und dann beschwert er sich auch noch. Undankbares Gesindel. Geben wir ihm seinen Wärter zurück, belastet er wieder den Staatshaushalt. Meine Frau ist da höchst eigensinnig. Sie sagt, sie bringt ihm kein Essen, wenn da noch jemand dabei steht. Genau das sagt meine Frau auch. Und jeder Tourist muss weg. Jeder Tourist muss weg. Sobald meine Frau kommt, da legt sie größten Wert darauf. Alles bekannt, mein lieber Jacques, alles bekannt. Naja, belastet er also wieder die Staatskasse. Und mir wird gekündigt. Nicht doch. So einen wie dich bekämen wir nie wieder. Das Gesetz, wonach dein Hund... Ich werde alle Anstrengungen unternehmen. Ja, schon gut. Er hat bis jetzt dorthin gepisst, wohin er wollte. Er wird es auch weiter tun. Wenn wir nun... Ich meine, soll sich Prévent doch bei Majestät beschweren, dann muss eben Majestät etwas einfallen, nicht wahr? Meinst du? Na ja, er hat eine höhere Lehranstalt in der Schweiz besucht. Irgendwann muss ich doch das mal bezahlt machen. Ich muss dir allerdings ehrlich sagen, die jetzige Lösung gefällt mir. Meine Frau hat so ein heiteres Gemüt seitdem. Es ist eine Freude im Haus, du ahnst es nicht. Doch, doch. Ach, Rose sagt jeden Tag, es täte ihr gut, Pflichten zu haben. Soll er sich also beschweren? Er wird schon sehen, was er davon hat. Also ich habe Majestät gegenüber ein reines Gewissen. Prévent beschwerte sich, sank vor den Toren der Residenz auf die Knie und schrie laut nach Gerechtigkeit, bis sich einer der 2 Torwächter seiner erbarmte und Prévent versprach, die Petition an Majestät weiterzuleiten. Kaum aber hatte der Fürst die mit zitternder Hand verfertigten Zeilen gelesen, als er schon nach seinen Ministern rief. Mein Herr Minister, es gibt bekanntlich immer wieder Menschen, denen alles nicht passt, die man in Zucker wickeln kann und denen dennoch alles bitter schmeckt. In unserem Lande lebte bis zum heutigen Tage ein solcher Mensch. Lebte? Jawohl, lebte. Denn nichts anderes will ich damit sagen als das. Prévent ist unwürdig, weiterhin seine Füße auf den Boden Monaposas zu setzen. Nicht nur, dass er seine eigene Frau umbrachte, nein, er beschwert sich auch noch, dass ihm die Gattinnen 2 meiner Minister das Essen bringen. Unerhört. Und meine Frau schlug vor, ein Stück Kuchen zwischendurch für den Gefangenen. Das würde sie ihm gern bringen wollen. Damit sie zu hören kriegt, dass er satt sei? Hier steht es. Ich habe es satt, Majestät. Auch noch solch miserabler Ausdruck. Statt zu schreiben, ich bin gesättigt. Ich will nichts mehr als meine Ruhe, Majestät. Es kommt bei einem solchen Menschen eben alles übel zusammen. Minister de Grey. Majestät. Prévent wird des Landes verwiesen. Die Bestimmung tritt sofort in Kraft. Ach. Wird meine Frau aber enttäuscht sein. Man hole Prévent her, damit er dann sofort gehen kann. Eine halbe Stunde später stand der zum Tode verurteilte, zu lebenslänglicher Haft begnadigte und jetzt ausgewiesene Robert Prévent im Amtskabinett seiner Majestät. Stirnrunzelnd vernahm er die Sätze des Landesvaters. Die Ausweisung schien ihm nicht zu gefallen, denn kaum hatte der Herrscher von Monaposa seine Rede geendet, legte Prévent auch schon los. Sie sind ja köstlich. Können Sie mir verraten, was ich im Ausland machen soll? Ohne Finanzen? Ohne Familie? Über die Finanzen, wenigstens als Starthilfe, darüber ließe sich ja reden. Die Minister würden zusammenlegen, nicht wahr? Gewiss, Majestät. Köstlich, Starthilfe. Und wohin soll ich starten? Abschieben wollen Sie mich, aber nicht mit mir, mein Herr. Ich war immerhin zum Tode verurteilt. Sie haben das Urteil nicht vollstreckt, na gut, das habe ich mir gefallen lassen. Aber dass Sie mir meinen Beschützer weggenommen haben, ist wieder alles recht. Ich bin ein Mensch, ich brauche meine Ruhe, Majestät. Ich bin Gefangener und darauf berufe ich mich. Und hierbleiben tue ich auch. Ich will meine Strafe absitzen, jawohl, aber in Ruhe, ohne den Frauen. Die Frauen... Ein Ausdruck ist das. Undankbares Aas. Also gut, Wenn ihr in Monaposa bleiben wollt, dann beschwert euch aber nicht über eure gute Behandlung. Die Posten für Wärter sowie Gefangenenkost bleiben selbstverständlich gestrichen. Geht an euren Platz zurück, Madame Desaster wird euch dann das Essen bringen. Und wehe, ich höre ein weiteres Wort der Klage. Meine Frau wird künftig an den Nachmittagen zu euch kommen. Mit Kuchen, Prévent. Den mögt ihr sicherlich. Nein! Oder mit Früchten. Eingemachtem. Nicht noch eine Frau, bitte. Ich bin krank. Ich zittere. Ich... Versteht mich doch, ihr alten Trottel! Das könnte dir so passen, dass wir dich verstehen. Abführen! Ab! Die Sitzung war geschlossen. Am Mittag besuchte den armen Prévent die Madame Desaster und am Nachmittag die Madame Gravot, die schon so viel Gutes von Prévent gehört hatte. Doch mit einem wilden Schrei schob Prévent die Gattin des Finanzministers beiseite und lief davon, lief und lief und lief. Und als seine Beine endlich wieder Ruhe fanden, war er schon weit in Frankreich drinnen. In Monaposa aber, die drei Gattinnen der drei Minister, sie weinten leise. Ihr schönes Essen wurde nun nie mehr gebraucht. Wir brachten Die Strafe, ein Hörspiel von Jochen Hauser, sehr frei nach Guy de Maupassant. Die Personen und ihre Darsteller waren Jacques de Grez, der Justizminister, Wolfgang Brunecker. Seine Frau Rose, Marilou Pohlmann. General Paul Desaster, der Kriegsminister, Wolfgang Sörgel. Seine Frau, Madame Desaster, Christa Lehmann. Der Finanzminister Gravot, Werner Schoch. Fürst Mokoko von Monaposa, Alfred Struve. Prévent, Uwe Zerbe. Der Erzähler war Walter Niklaus. Ferner wirkten mit Carla Valerius, Fred Arthur Geppert, Viktor Schmidt, Jan-Franz Krüger, Werner Hahn und Jürgen Wolters. Schnitt Lothar Fahrich, Ton Erika Schüttauf, Regieassistenz Annegret Berger, Regie Walter Niklaus.